Kurz vor Schluss noch die Formation Doppler-Effekt mit Sterilization, ein Beispiel für etwas experimentelleren Elektrosound. Längst nicht alle Hits und Schattierungen des Elektrosounds habe ich in dieser Soundcheck-Ausgabe präsentieren können, aber ich hoffe, mir ist ein guter Querschnitt gelungen. Beenden möchte ich die Sendung mit einem jungen Deutschen, den Kritiker schon jetzt als Nachfolger des Kraftwerk-Sounds feiern. Und tatsächlich, was Anthony Rother auf seinem Album Simulationszeitalter kreiert, ist Oldschool-Elektro, zurück in die Zukunft sozusagen. Hören wir bis zu den Nachrichten das Stück Biomechanik. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss.